1. Jahwe antwort it mos, das a nun sehen word, y a mit dem fera vafaren word, dieser word die Israeliten unter dem druck seinem aktigen hand sehen lassen und si sogar aus seinem land vertrieben. 2. Daraufhin sprach Gott zu mos und erklart, ich bin Jahwe 3. Obwohl ich Abraham, Isaac und Jacob als Gott, der Allmächtige, erschienen bin, habe ich mich ihnen unter meinem Namen Jahwe nicht offenbart, vor. Zudem habe ich mit ihnen einen Bund geschlossen, ihnen das Land Kanaan, in dem sie als Fremde lebten, als Agentum zu übergeben. 5. Nun aber habe ich das Klagen der Israeliten über die Unterdrückung durch die Ägypter gehört und mihin mein Zusager in it. 6. Daher sollst du den Israeliten verkünden, ich bin Jahwe, ich werde euch von der Zwangsarbeit der Ägypter befreien, euch aus eurer Sklaverei erretten und euch mit ausgestrecktem Arm soe durch gewaltige Gerichtsurteil erlassen. 7. Ich werde euch zu meinem Volk machen und euer Gott sein, damit erkennt, das ich Jahwe, euer Gott, bin, der euch aus der Fronarbeit in Ägypten befreit hat. Des Weiteren word ich euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaac und Jacob unter Eid versprochen habe, und es euch als Besitz übergeben, ich, Jahwe, 9. Obwohl Mose dies Botschaft den Israeliten überbracht, horten sie im Aufgrund ihres Kleinmuts und der Harten Arbeit nicht zu. 10. Daraufhin sprach Jahwe erneut zu Mose, 11. Gehes am Pharao, dem König von Ägypten, und vor dir in auf, die Israeliten aus seinem Land sehen zu lassen. 12. Mose erwidet jedoch vor Jahwe, wenn die Israeliten mir schon nicht zu chort haben, why sollte dann der Pharao auf mich horen, zumal ich im Reden ungeschickt bin. 13. Daraufhin sprach Jahwe zu Mose und Aaron und Beauftragte sie, die Israeliten soe den Pharao, den König von Ägypten, anzusprechen, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. 14. Die sind die Oberhäupter der Familien ihrer Stammväter, die Son Rubens, des Erstgeboren in Israels, wären Hanok, Palu, Hezron und Charmi, dies bildeten die Sippen Rubens. 15. Die Son Simeons wären Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar und Saul, dessen Mutter ein Kanaaniterin war, die sind die Sippen Simeons. 16. Die Son Levi's, Jemus ihrer Abstammung, wären Gerson, Kahath und Merori. Levi erregt ein Alter von 137 Jahren. 17. Die Son Gersons wären Libni und Simei, entsprechende Ren Sippen. 18. Die Son Kahaths wären Amram, Jizhar, Hebron und Uziel. Kahath word 133 Jahre alt. 19. Dyson Meroris wären Mali und Mushi, die sind die Sippen Levi's nach ihrer Abstammung. 20. Amram heiratet Jochibd, sein Tant, Welsh im Aaron und Mose Gebar. Amram erregt ein Alter von 137 Jahren. 21. Dyson Jizhars wären Korak, Nefeg und Sikri. 22. Dyson Uziels wären Miskel, Elzaphan und Sitri. 23. Aaron heiratet Elisheba, die Tochter Aminadabs und Schwester Nachshons, Si Gabar im Nadab, Abihu, Eliezer und Itamar. 24. Dyson Koraks wären Asir, Elkanah und Abiasaf, die sind die Sippen der Korakaita. 25. Eliezer, der Sohn Aarons, heiratet ein der Tochter Puschels, Welsh im Pinhas Gabar, die sind die Familienoberhaupter der Leviten nach ihren Sippen. 26. Dies wären Aaron und Mose, den in Jahwe den Befehl gab, für die Herrscheren der Israeliten aus Ägypten heraus. 27. Dies wären Mose und Aaron, die dem Pharao, dem König von Ägypten, ankündigten, dass sie die Israeliten aus Ägypten führen würden. 28. Als Jahwe daraufhin in Ägypten mit Mose sprach. 29. Sag Jahwe zu Mose, ich bin Jahwe. Tail dem Pharao, dem König von Ägypten, als mit, was ich dir befehlen word. 30. Mose erwidet jedoch vor Jahwe, da ich im Reden ungeschickt bin, why word der Pharao auf mich horen?